stellte Ayub einen ovalen Krankenhausspiegel vor das ausgewickelte Gesicht Felix. Ich war Felix Maldonado. Das Gesicht aber, das mir der Spiegel zurückgab, musste unbedingt einen anderen Namen tragen. Denn es war nicht das zu meinem Namen gehörende Gesicht. Ohne Schnurrbart, das Kraushaar geschoren und an verschiedenen Stellen entfernt. Eine glatte Narbe an den Schläfen. Geheimratsecken auf der Stirn. Als ob mein Kopf ein Fels von Transplantationen wäre. Das Gesicht war an mehreren noch nicht vernarbten Stellen beschädigt. An anderen glatt gezogen und hinter den Ohren mit Klammern festgemacht. Wie eine Maske. Die man wegwerfen konnte. Wann glaubst du, Lishita wird da sprechen können? Gib uns Bescheid, wenn es soweit ist.